genommen. Du musst halt das, du musst halt das halten. Früher hieß es Tentatenfront, heute wird das nur Rekordfinanz. Denn hinter dem Mantel der Erziehung werden die Bücher heute verbrannt. Dass sie uns entmutigen und unser Leben für uns führen, ja, das weiß ich ganz genau. Das kann doch jeder, jeder spüren. In dieser Stadt, in dieser Stadt, ja.